Raute Musik live vom Rote Motorsway mit Cosmic Gate live on air. Wir übertragen live zum Ende der Veranstaltung. Das heißt auch noch ab 20 Uhr Blank & Jones 2 Stunden. Und ab 22 Uhr Johann Chilen hier live auf dem Club 10. Viel Spaß dabei. So, für euch Red Devil, PH, McRib und NJAX on air. Beziehungsweise on stage und on air sind für euch Cosmic Gate. Bis 8 Uhr. Und aber auch für euch Blanket Jones. Also, live vom Rosenmontags-Rave. Immer noch on air. live vom Rosenmontagstrap, immer noch für euch on air, raus in Music Club, Cosmic Gate on stage. Stumpf immer noch für euch live on air. Cosmic Gate. Jetzt Fusion 808 Traveler. Viel Spaß. Und ab 20 Uhr Pete Blank. Mit dem habe ich gerade schon ein Schwätzchen gehalten. Also wird auf jeden Fall geil. Viel Spaß weiterhin. Entschuldigung, ist jetzt du Lise Lindesblüm. Hab ich vertan. Auf jeden Fall ist Line-Up. Also, weiter geht's. Yeah. Come with me. Thank you.